Über die Straße gucken, wenn du vorgehst. Ich dachte, du wärst schon cool. Ja, dann wird mit dem Bilder kommen.